So bewegte sich der Zug zunächst ohne klares Endziel, singend von dem Bürgerbräukeller über die Ludwigsbrücke, das Tal, den Marienplatz, immer von großen Menschenmengen begrüßt. Wohin wollte er? Er bog in die Weinstraße ein. Da wir erkannten, dass vor uns der Odeonsplatz abgesperrt war, gingen wir durch die Perusastraße in die Residenzstraße in Richtung Odeonsplatz um. Das wurde für mich zu einer Art Ziel, zum Wehrkreiskommando zu gelangen, uns dort mit unseren völkischen Freunden zu vereinigen, dann den Zug fortzusetzen oder zu neuen Entschließungen zu kommen, die unserer würdig waren. In der Residenzstraße sahen wir einen Posten diesseits der Feldherrenhalle stehen und weit hinter ihm auf dem Odeonsplatz ein Panzerauto. Der Posten wich aus, wie vorher der Posten an der Ludwigsbrücke. Nun zeigten sich plötzlich auf der Feldherrenhalle Mannschaften der Landespolizei. Andere stürzten quer über die Straße und sperrten sie zwischen Feldherrenhalle und Residenz. Ich hörte noch den Ruf aus dem Zuge, ihr werdet doch nicht auf Ludendorff schießen. Gleichzeitig aber eröffnete die Landespolizei ohne jede Warnung das Feuer auf den Zug. Unter ihm stürzten Tote und Verwundete. Nach den Aussagen von Adolf Hitler wurde er durch den fallenden Scheubner Richter mit zu Boden gerissen. Der Zug warf sich hin. Ich selbst durchschritt die Feuerlinie, bald gefolgt von Hauptmann Streck. Alles währte nur, wenn auch lange, Augenblicke. Von unserer Seite ist nicht geschossen worden. Mir wurde ja auch gesagt, in dem St. Annenkloster, dass die Gewehre der vordersten Teile des völkischen Zuges bewahrte, wären die Schlösser unbrauchbar gemacht worden. Auch hätten die Geschosse an mir von rückwärts her vorbeipfeifen müssen. Oberstleutnant Kriebel gibt nachfolgende Schilderungen seiner Erlebnisse. Ich weiß nicht, wer Gewehre getragen hat. In der vordersten Reihe waren unbewaffnete Führer, teils in Zivil, teils in Uniform. Ludendorff trug wie Hitler Zivil. Ich war erschüttert von dem Bilde, das ich nun sah, und bekam instinktiv den Eindruck, es sei nicht praktisch, da stehen zu bleiben. Hinter mir standen unsere Leute, vor mir schießt die Landespolizei. Wenn es zu einer Schießerei kommt, bin ich mittendrin. Ich stellte mich deshalb an die Stirnseite der Feldherrenhalle. Ob nun von unseren Leuten geschossen wurde, weiß ich nicht. Dass wir nicht schießen wollten, ist auch klar. Denn wenn wir den Kampf gegen die Reichswehr eröffnen wollten, dann wären wir in anderer Formation marschiert. Sie können uns alten Soldaten wohl zutrauen, dass wir nicht in solcher Formation und mit ungeladenem Gewehr marschiert wären. Es wird mir wohl von allen Anwesenden nachempfunden werden, welche Gefühle mich damals beseelt haben. Ich sah da einen Herrn in dunkelbraunen Überzieher liegen und dachte, es sei Ludendorff. Das hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. Aber zu meinem großen Leidwesen war es Oberlandesgerichtsrat von der Pforten. Ich sah unter den Toten Dr. Scheubner Richter und eine Menge junger Leute, die beiden Fahnen, die vorausgetragen worden waren, bedeckten zwei tote Gestalten. Ich war inzwischen an dem Panzerauto vorbeigegangen, das nicht schoss, und ging quer über den menschenleeren Odeonsplatz. An der Brienner Straße wurde ich und Hauptmann Streck von einem Posten der Landespolizei angehalten. Ich gab meinen Namen an und wurde gebeten, mich auf die Wache in der Residenz zu begeben. Ich ging dorthin und sah nun auf der Straße zwischen Residenz und Feldherrenhalle Tote und Verwundete in ihrem Blute liegen. Wie wird der römischgläubige Tilly, der Zerstörer Magdeburgs, einer der beiden Feldherren der Feldherrenhalle, sich über das Blutbad an dem völkischen Deutschen gefreut haben? Mir wurde keine Zeit gelassen, mich um die Toten und Verwundeten zu bekümmern. Möglich, dass auch andere Deutsche sich bereits dieser ernsten Aufgabe unterzogen. Im Übrigen war die Straße leer. Auf der Wache in der Residenz bestand ich darauf, mit den vielen anderen Deutschen, die festgenommen waren, den Wachraum zu teilen, auch mit ihnen abbefördert zu werden, falls eine Abbeförderung dieser Deutschen in Frage käme. Ich wurde noch gebeten, die Weisung an die völkischen Deutschen im Wehrkreiskommando zu geben, dass sie einen Widerstand nicht leisten möchten. Das tat ich gern. In der Stadt herrschte eine ungeheure Empörung über das Blutbad. Man wähnte auch, ich wäre unter den Erschossenen. Oberlandgerichtsrat von der Pforten und ich waren verwechselt worden. Zur Beruhigung der aufgeregten Bevölkerung wurde ich gebeten, eine Abordnung zu empfangen, die sich überzeugen sollte, dass ich lebte. Ich tat dies, aber sprach erregt schwere Anklagen gegen Regierung und Polizei aus. Stundenlang war ich in dem Wachraum. Dankbar muss ich hierbei des Wirkens der beiden Oberstleutnants Hoffmann, Ingolstadt und Haselmeier vom Wehrkreiskommando gedenken. Endlich erschienen die Vertreter der Staatsanwaltschaft, die dann später auch im völkischen Prozess als Ankläger auftraten, die Herren Stenglein und Erhard. Ihr Auftreten war sachlich und geziemend. Wiederum stundenlang dauerte die Vernehmung. Endlich war sie beendet, es war dunkel geworden. Ich wurde gegen die ehrenwörtliche Verpflichtung entlassen, das Weichbild der Stadt München nicht zu verlassen und mich nicht an irgendeinem Unternehmen gegen die bayerische Regierung zu beteiligen. Ein völkischer Deutscher fuhr mich in seinem Auto nach Hause. Ich hörte von dem Tode meines Dieners Kurt Neubauer. Ich war nicht überrascht, ich hatte ihn kurz vor dem Feuerüberfall links neben mir gesehen. Seelisch erschüttert und tief erschöpft suchte ich Ruhe. Was nun? Schon am 10.11. erhielt ich zahlreiche Besuche. Wer unter den Toten und Verwundeten war, habe ich erst allmählich erfahren, ebenso den Verbleib der völkischen Führer. Ein mir bekannter Seeoffizier teilte mir mit, dass vielleicht doch noch eine Aussöhnung der völkischen Kampfverbände mit dem Kronprinzen Ruprecht und Herrn von Kahr möglich sei. Er dachte wohl, dass die von diesen für den 12. geplant gewesene Unternehmung nun doch noch, und zwar unter Teilnahme der völkischen Kampfverbände, durchgeführt werden könne. Ohne sie wäre das in der Tat undenkbar gewesen, denn das Blutbad an der Feldherrnhalle hatte den Ruf Bayerns und Münchens als nationale Ordnungszelle und Hort völkischen Wollens gründlich zerstört. Ein Norddeutscher in der Umgebung des Kronprinzen Ruprecht hatte tatsächlich darauf hingewirkt, dass dieser die Kampfverbände nun doch noch in sein Unternehmen eingliedern wollte und, allerdings ohne Rom zu kennen, einen entsprechenden Aufruf des Kronprinzen vorbereitet, der am 11. verbreitet werden sollte. Dieser Aufruf ist später veröffentlicht worden, allerdings ohne den entscheidenden Schlusssatz, dass der Kronprinz beabsichtige, vorläufig die Regierungsgewalt in Bayern zu übernehmen. Dieser Aufruf lautete ohne ihn: